Ich kenne das Leben von unten bis oben. Ich habe gelacht und ich hab mich gesehnt. Was hilft schon das Klagen, was hilft schon das Toben? Das hab ich mir langsam abgewöhnt. Ich kenne das Leben von oben bis unten. Ich habe die Menschen kennengelernt. Mich lockten die Welt und der Reiz das Bunte. Jetzt halt ich mich hübsch von Gefühlen entfernt, nur manchmal. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. In meine Einsamkeit dringt, kommen ins Zimmer Schatten herein. Sie starren mich an und bleiben ganz stumm. Da warte ich dann und weiß nicht warum auf ein Wunder, das mir Licht ins Dunkel bringt. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Nicht warum auf ein Wunder, das mir Licht ins Dunkel bringt. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein.